fahr ab. Du bordierte Befehlerfüllungsmaschine. Das ist auch einer aus der Gewissenssammlung. Ja, das Leben hat eine Sammlung von Erscheinungen, die wahrscheinlich von sehr hohem Wert sind, weil sie den Ungenügsamsten zu der genügsamen Äußerung hinreißen. Da habe ich schon genug. Es kommt einer ins Zimmer, man fragt, was er will. Ich bitte um Unterstützung, ich hab Unglück gehabt viel. Such Beschäftigung, doch ist alles besetzt überall. Ich bin kränklich, war jetzt erst 10 Wochen im Spital. Dabei stinkt er vom Branntwein schon in aller Früh. Na, da hab ich schon genug, na, da hab ich schon genug. Ich vergaff mich in a Madl, ganz einfach gekleid. Ich begehr's von die Eltern, uhren recht rare Leut. Sie sagen gleich, da haben sie's, es kann Hochzeit sein morgen. Nur müssen sie uns auch als Eltern versorgen. Die 11 Geschwister, die brauchen's ins Haus nehmen nur. Na, da hab ich schon genug, na, da hab ich schon genug. Ich geh zum Theater, hatte mir einer gesagt. Als was wollen's denn das erste Mal spielen, hab ich gefragt. Ich spiel gleich den Hamlet, denn ich bin ein Genie. Gib dann noch den Don Carlos als zweites Debüt. So wie ich haben sie kein in der Burg gar keine Spur. Aha, hab ich schon genug, oh, hab ich schon genug. Nur so lange bleibt. Georg sagte mir doch. Meinen Euer Gnaden mich? Ah, da sind Sie ja. Sie werden staunen. Gnädige Frau. Ja, was ist sehen denn? Sehen Sie doch. Was ist denn das? Ja, die meint die graue Perücken. Ja, diese alte Kaderl war die einzige, deren ich mich bemächtigen konnte. Ich benutze sie, um die ihr Nervensystem verletzende Couleur zu verdecken. So arg ist es ja nicht. Ich bin nur manchmal so kindisch. Kindisch? Oh, diese Eigenschaft zieht Ihnen der schärfste Menschenkenner nicht an. Rote Haare stehen im Grunde so über nicht. Was sagen Sie, die noch... Jetzt legen Sie aber schnell die Perücke ab, denn es wird jemand... Zu spät? Da ist er schon. Hier, Ihr Neffe, Herr Spund. Ich lasse die Herren einstweilen allein. Jetzt mag er sehen, der Herr Titus, wie er mit ihm zurechtkommt, dem Herrn Spund.